was ist wohl besser, auf den Kopf oder auf den Bauch zu hören? Oder gar beides? Wie du in Zukunft die schnelleren und besseren Entscheidungen fällst, erfährst du in dieser Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Sicher hast du auch schon mal eine falsche Entscheidung gefällt und danach gedacht, warum du nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast. Es gibt also unbewusste vom Bauch und bewusst vom Kopf gefällte Entscheidungen. Meiner Erfahrung nach fällen wir dann die schnellsten und erfolgreichsten Entscheidungen, wenn Bauch und Kopf zusammenarbeiten. Gerne erzähle ich dir dazu eine Geschichte. Ich bekam die Anfrage, bei einer Projektfinanzierung mitzumachen. Als man mir zuerst einmal alles erklärte, hatte ich ein positives Bauchgefühl. Mein Kopf stellte kluge Fragen, welche zufriedenstellend beantwortet wurden. Als dann ein weiterer Partner dazu kam, ich sah ihn nie persönlich, nur via Website, hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich stellte darum heikle Fragen, Kopf, welche mir mehr oder weniger befriedigend beantwortet wurde. Nach längeren Diskussionen ergaben sich gerechtfertigte Antworten, welche mir erlaubten, bei diesem Geschäft mitzumachen. Das Ganze ging leider schief und ich verlor meinen ganzen Einsatz. Mein Bauchgefühl hat sich bewahrheitet. Wie wäre es nun optimal gelaufen? Heute ergründe ich tiefer, warum mein Bauchgefühl wohl ein Zeichen von Unwohlsein versprüht. Dank Fragen wie im Folgenden kommst du zum Kern des Übels. Am besten gehst du an einen ruhigen Ort, an dem du für 1 bis 2 Minuten alleine bist und nicht gestört wirst. Dann schließe die Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus. Versuche dir die Situation vor dem geistigen Augen vorzustellen. Wann kommen dir welche Gefühle? Trotz allen Versprechungen würde ich mich heute darum absichern lassen. Zudem würde ich den Partner prüfen und Ausstiegsszenarien vorbereiten. Ich lasse also den Bauch mit dem Kopf arbeiten. Eine weitere sehr gute Übung, um mit dem Bauch und Kopf Entscheidungen zu fällen, ist folgende. Angenommen, dein bester Freund wäre an deiner Stelle, was würdest du ihm raten? Du nimmst dich also bewusst raus und wirst zum Berater. Denn anderen Tipps zu geben, ist bekanntlich meist einfacher als sich selbst. Und du übernimmst die Verantwortung für diese Entscheidung. Zu lange habe ich für falsche Entscheidungen anderen die Schuld gegeben. Dank Eigenverantwortung kannst du dich optimal entwickeln. Und oft malen wir zu trübe Bilder, die uns hemmen, eine Entscheidung zu fällen. Auch wenn die gefällte Entscheidung nicht optimal war, du kannst sie im Nachhinein korrigieren und hast etwas gelernt. Etwas mehr Mut hilft auch hier. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.